Auf der anderen Seite bekomme ich auch regelmäßig Anfragen zu meinen Fotos und viele von ihnen schmücken heute tatsächlich in den verschiedensten Ecken der Welt das eine oder das andere Wohnzimmer. Letztes Jahr habe ich sogar eine Einladung zu einem Fotofestival nach Portugal bekommen. Ich sehe schon, dass du als Künstlerin also wirklich einen Nutzen aus den sozialen Netzwerken ziehen kannst. Wie sieht es aber mit den Laien- und Hobbyfotografen aus? Woran können die echten Kunstwerke erkennen? Ah, das meinst du, ich verstehe. Wann man ein Foto tatsächlich als Kunst bezeichnen kann, ist natürlich nicht so leicht zu beantworten. Auf Fotogram und auch in den anderen sozialen Netzwerken gibt es sicherlich eine ganze Menge guter Fotos. Es gibt ja tausende wunderschöne, gut komponierte, farbtechnisch perfekte Schnappschüsse, Urlaubs- und Reisefotos, auch Selfies, also Bilder mit allen nur erdenklichen Motiven. Dennoch würden die meisten Betrachter sie nicht als Kunstwerk bezeichnen. Ja eben, das ist auch mein Eindruck. Ab wann ist eine Fotografie dann also Kunst? Für mich liegt der Unterschied zwischen einem normalen Foto und einem Kunstbild vor allem darin, dass ich in dem Kunstbild eine Nachricht, eine Art persönlicher Botschaft erkennen kann, aus der hervorgeht, dass sich der Fotograf selbst als Künstler versteht. Ich muss also auf dem Foto seinen subjektiven und individuellen Zugang zur Welt spüren, denn seine Sicht der Dinge ist das, was sein Bild so einzigartig macht. Außerdem sollte der Künstler nach meinem Verständnis immer den gesamten kreativen Prozess und das Endergebnis kontrollieren können. Das schließt aber zum Beispiel die digitalen Hilfsmittel wie Photoshop nicht aus. Und dazu zählt auch, dass man sich von anderen Künstlern inspirieren lässt. Entscheidend ist nur, dass der Künstler alles bewusst einsetzt. Was ich hingegen nicht als Kunst bezeichnen würde, sind die vielen Fotogrammbilder, die mithilfe verschiedener Filter oder Apps entstehen. Sie verkörpern für mich nur eine Art Pseudokreativität. Die Ideen für ein Bild werden durch die App geliefert. Sie entstehen nicht im Kopf des Fotografen. Die vorhandenen Tricks ersetzen sozusagen die Kreativität des Fotografierenden. Und eine reine Nachahmung der Werke anderer Fotografen schafft auch keine Kunst. Da hast du wohl recht. Ja, mit dieser Meinung stehe ich übrigens nicht allein da. Vielen Kollegen geht es ähnlich. Dazu fällt mir gerade das Manifest von Marina Abramović ein. Gleich im ersten Satz sagt sie etwas, was mich schon an der Kunsthochschule stark geprägt hat. Der Künstler sollte weder sich selbst noch andere belügen. Der Künstler und sein Werk müssen authentisch sein. Das ist wichtig. Das ist jetzt mal ein gutes Schlusswort. Danke für die Einladung und den interessanten Einblick in dein Studio. Und ich danke auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Adieu.